hört meine Stimme im Radio, in den Charts Nummer 4. Alle sind so nett zu mir. Lieber Gott, mach doch schon, ich brauch nur ein Mikrofon. Und dann räum ich alles ab, was es je gegeben hat. Hey, hey, hey, la, la, hey, la, hey, la, la, hey, la, hey, la, la, hey, la, hey, la, la, hey, la, hey, la, la, hey, la, hey, la, la, hey, la, hey, la. Lieber Gott, ich träum davon, dass ich ganz nach oben komm. Alle meine Namen nennen, ich lern das Finanzamt kennen. Lieber Gott, ich hoff so sehr, du warst doch immer nett zu mir. Und du hörst von oben dann alle meine Plätze an. Hey, hey, hey, la, la, hey, la, hey, la, la, hey, la. Meine Stimme im Radio, in den Charts Nummer 4. Alle sind so nett zu mir. Lieber Gott, mach doch schon, ich brauch nur ein Mikrofon. Und dann räum ich alles ab, was es je gegeben hat.